mag immer die Fragen so gerne, was der Islam tut oder nicht, denn Religion ist soziale Praxis, also fragen wir, was im Namen des Islam getan wird. Und im Augenblick ist es so, dass es mit Ausnahme der Türkei kein einziges Land mit muslimischer Mehrheitsbevölkerung gibt, in dem Homosexualität nicht illegalisiert wäre. Ganz im Gegenteil, im Iran, in Saudi-Arabien etwa steht die Todesstrafe darauf und wird auch vor allen Dingen im Iran exekutiert. Und Homophobie ist im Augenblick eine der wirklich dominanten Ressentiments, sowohl in der sogenannten islamischen Welt als auch unter sehr, sehr, sehr vielen Muslimen. Also ich denke, es ist auch in einer gewissen Hinsicht sogar ein Lackmustest, Antisemitismus und Homophobie oder überhaupt die Haltung zu nicht normgerechter, in Anführungsstrichen, Sexualität. Also es ist ja so ein Ticket, ne? Homosexualität, Form von freier Liebe, Sexualität von Frauen außerhalb von Ehe, voreheliche Sexualität. Letztlich gehört das alles mehr oder weniger zusammen und hat in den letzten 50 Jahren doch sehr stark oder sehr, sehr, sehr stark zugenommen, eben nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern auch unter gebildeten Leuten in Städten, unter Akademikern, wie immer man das nennen mag. Ne? Wenn man jetzt die Berichterstattung so ein bisschen anschaut, auch im Zuge gerade von Orlando, da wurde ja oft gesagt, dass in muslimischen Ländern Homosexualität jahrhundertelang gepflegt wurde, beziehungsweise nicht strafbar war und da eigentlich ein eher toleranter Umgang damit geübt wurde. Das ist so schon gemeint, seit 50 Jahren gibt es da einen Rückschritt. Was hat denn der Westen damit zu tun? Weil erstmal denke ich, ist das ein bewusst produziertes Missverständnis. Moderne Homosexualität als identitätsstiftendes Moment ist, wie ich sagte, modern. Homosexuelle Handlungen, also Sexualität, gleichgeschlechtliche Sexualität, hat es immer gegeben. Was die Leute, die jetzt Artikel schreiben, dass der Islam so unglaublich tolerant gegenüber Homosexualität gewesen ist, ist ein bewusstes Vermischen von beiden. Es ist, denke ich, richtig, dass im Mittelalter und auch bis hin in die frühe Neuzeit eine sexuelle Handlung zwischen vor allen Dingen älteren Männern und jungen Knaben oder Jungen, die noch nicht als Männer wahrgenommen worden sind, in islamischen Ländern weit stärker toleriert worden sind. Es Formen von mann-männlicher Liebe gegeben hat, die, dann kommt immer Abu Nuwas und persische Dichter und so weiter, die besungen worden sind. Es gibt sehr eindeutige Miniaturen aus dem Osmanischen Reich. Das hat es alles gegeben. Das war vermutlich sogar in der Tat toleranter, als es in der Zeit, gerade im 19. Jahrhundert, in Europa gewesen ist. Dabei handelt es sich aber nicht um selbstbestimmte homosexuelle Beziehungen, sondern es handelt sich in der Regel um sexuelle Akte zwischen älteren Männern und Knaben oder Jugendlichen, die auch nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, sondern im privaten Bereich. Insofern, wogegen sich momentan der ganze Hass und auch diese Gesetze richten, sind Formen von ausgelebter Homosexualität, die eben auch eine Identität sind. Das heißt, die nicht darin bestehen, etwa auch wie früher im klassischen Griechenland, dass es homosexuelle Handlungen gibt, Liebesbeziehungen etc., sondern die etwas ganz anderes darstellen. Die eine Form von selbstbestimmter, gleichberechtigter sozusagen Liebe oder Partnerschaft oder Beziehung darstellen und damit patriarchale Strukturen radikal in Frage stellen. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Frage von aktiv, passiv, von Penetrierendem und Penetriertem. Bis heute gibt es extrem viele sexuelle Kontakte, das weiß man auch empirisch, etwa mit Kindern, mit Jugendlichen. Jüngst hat eine Studie hervorgebracht, dass in paschtunischen Stammesgebieten zwischen 50% und 70% aller Männer im Knabenalter Sex mit anderen Männern hatten, aber immer in der Rolle des Passiven, also desjenigen, der die weibliche Rolle übernimmt, der penetriert wird. Heute richtet sich ein Großteil dieses Hasses oder dieser Raserei gegen Homosexualität vor allen Dingen gegen Männer, die in eine weibliche Rolle schlüpfen. Also die penetriert werden, die passive Rolle einnehmen, die ihre weibliche Sexualität ausleben. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Anerkennung von weiblichen Teilen oder den Teilen weiblicher Sexualität, die jedermann hat, ist etwas, was projektiv bekämpft und abgelehnt wird. Nun, wo sich die Linke ja schwer tut, ich drücke es nochmal so aus, wie eingangs in meiner Frage, den Islam zu kritisieren, da wird dann das Argument gebracht, ja, es gibt ja auch christliche, fanatische Fundamentalisten, die auch Morde an Schwulen begehen. Und in Deutschland ist es ja nun so, dass wenn man über den Islam redet, da beziehungsweise wer über den Islam redet, das ist ja dann zumindest im Wahrgenommenen oft so Leute wie AfD oder Pegida. Wie würdest du sagen, sollte man das Thema angehen? Gibt es etwas spezifisch Islamisches vom Wesen her, das sowas verursacht, diese Homophobie? Oder ist es jetzt einfach nur ein Zufall, der mit ökonomischen Ausbeutungsstrukturen zu tun hat? Wie kann man das Thema Islam da angehen? Ich denke, man kann schon zum Beispiel Necla Kelek zitieren, die sagt, also Sexualität ist der ganz große Unterschied zwischen der Entwicklung im Nahen Osten, Nordafrika und Europa oder zwischen West und Ost. Also in muslimischen Gesellschaften oder in Gesellschaften, in denen die sehr stark von Islam dominiert werden, stellt Sexualität generell ein Riesenproblem dar. Davon ist sozusagen die Homophobie nur die Spitze des Eisberges, die sich zentriert um Fragen von Ehrenjungfräulichkeit, um diese permanente Versuch, Mädchen und Frauen zu kontrollieren, um wie gesagt, eine sehr starke Angst und projektive Ablehnung von allem, was mit weiblicher Sexualität zu tun hat. Und ich denke, in dem Bereich, oder das hat sehr viel mit dieser spezifischen Homophobie zu tun, die man mit dem man konfrontiert ist, wenn man es mit Leuten wie dem Täter von Orlando oder mit dieser ganzen Hysterie im Iran zu tun hat. Ayatollah Khamenei sagt ja immer so, sozusagen das wirklich Zersetzende des Iran, das sind eben Juden, Homosexuelle, westlicher Lebensstil, Frauen, die kein Kopftuch tragen. Das ist, um es mit Adorno und Horkheimer zu fassen, ein Ticket, das zusammengehört. Was in keinster Weise Homophobie, Homosexuellen oder LGBT-Hass in Europa oder in den USA relativiert oder beschönigt, der genauso da ist und den man auch nicht dagegen aufwiegen sollte. Nur die Freiheiten, die es auf der anderen Seite inzwischen erkämpfterweise gibt in den USA, in Europa für Schwule, Lesben, Transgender, existieren so im Nahen Osten nicht. Statt also nun anzufangen, irgendwelche großen Essays zu schreiben, wie unglaublich tolerant der Islam im 17. Jahrhundert gewesen ist, stünde es heute an, sich klar solidarisch mit der LGBT-Bewegung, die es ja in all diesen Ländern auch gibt, zu erklären und dieses Thema immer wieder auch auf den Tisch zu bringen. Ich denke, in dem Augenblick, wo man eine klare Solidarität mit sexueller Selbstbestimmung von Individuen im Nahen Osten sozusagen auf die Agenda setzt, ist die AfD auch weg. Weil das ist nicht das Thema der AfD. Das ist nicht das Thema der rechten US-Republikaner oder von Donald Trump, die letztlich vor selbstbestimmter, frei ausgelebter Sexualität genauso eine Angst haben, wie die Jungs im Iran oder Ägypten, nur das hier ganz anders formulieren müssen. Würdest du sagen, man muss die Idee des Islam bekämpfen und solidarisch mit Muslimen sein? Also ich denke, ich weiß nicht, was die Idee des Islam ist. Worum es geht, wenn ginge es darum, die Scharia zu bekämpfen, Also die Vorstellung, dass es ein gottgegebenes Gesetz gibt, das sich aus Koran und Hadithen zusammenlegt, setzt, das nicht hinterfragbar ist und das so weit über von Menschen gemachten Gesetzen steht. Ich kann jetzt hier nicht viel über die ganze Debatte, ist der Islam reformierbar oder nicht, sagen, aber das wirkliche Problem ist die Scharia. Und letztlich sind Fragen wie die von Anerkennung von Homosexualität auch immer, ich hatte das gesagt, ein Lackmustest, wie der einzelne Muslim gegenüber einer freien oder liberalen Gesellschaft steht. Das ist ganz ähnlich wie Antisemitismus oder die Frage nach, muss Konversion mit dem Tod bestraft werden oder nicht. Diese ganze Auseinandersetzerei mit dem, was ist der Islam, was steht im Koran, was wurde da im 8. Jahrhundert und so weiter, die kann manchmal auch eher zu etwas hysterischen Reaktionen führen, die nicht unbedingt sachdienlich sind.